Im letzten Winter habe ich vor meiner Wohnungstür ein Diktiergerät gefunden. Also dieses Gerät stand aufrecht auf der Schmalseite, so dass man schon denken muss, dass es jemand dahingestellt hat. Das kann keiner verloren haben. Ich habe es mitgenommen, weil ich gedacht habe, es ist eine Nachricht für mich drauf. Auf dem Band geht es um einen Fall M. Und ich habe mich gewundert, weil mein Name ja auch mit M beginnt. Und seitdem krieg ich diese Geschichte nicht mehr aus dem Kopf. Weil da zum Teil so krasse und scheußliche Sachen drauf sind. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich verstehe überhaupt nicht, was es mit mir zu tun hat und warum mir jemand dieses Band vor die Tür gestellt hat. Und dadurch, dass ich es jetzt gehört habe, ist es irgendwie auch meine Geschichte geworden. Aber ich will die Geschichte gar nicht haben. Ich möchte es einfach gerne loswerden und an denjenigen zurückgeben, dem sie gehört oder der sie mir aufgehalst hat. Ich werde dieses Band jetzt abspielen, zumindest Teile davon. Aber ich verstehe, wenn es Leute nicht hören wollen, weil die Geschichte darauf ist nicht schön und wer sich damit nicht belasten möchte, der sollte jetzt einfach weggehen oder ausschalten. Der Fall M. M ist mir aufgefallen als ein Mensch, der sehr kämpferisch sich im Alltag verhält. Was sie immer dubios erscheinen ließ, waren die Aussagen über ihre Tätigkeiten. Angefangen von Immobilienmaklerin, über Ausstatterin, Stuntfrau, Psychologie studiert, im Gefängnis gesessen, in Israel in der Armee gekämpft zu haben, an drei Kriegen teilgenommen zu haben, mit der russischen Mafia zu tun gehabt zu haben. Alles Dinge, die sich irgendwie nicht zusammenfügten. Verfolgt zu werden, beschossen zu werden, angeschossen gewesen zu sein. Und das hört sich alles nach einer blühenden Fantasie an. Auch zeitlich lässt sich das alles nicht einordnen, vom Alter her. Wenn jemand behauptet, er hat 15 Jahre im Gefängnis gesessen, er hat auf der anderen Seite im Krieg gekämpft, ist dann aber 17 Jahre bereits bei der Polizei. Einmal, da war ich im Gefängnis, weil ich hatte total viele Leute umgebracht, weil ich den Dreck aus der Welt beseitigen wollte und diese Menschen waren es einfach nicht, sie waren es einfach nicht wert. Schauspieler haben ja immer wieder die Möglichkeit, verschiedene Identitäten anzunehmen. Und man kann sie hinterher auch wieder abstreifen, aber manchmal ist es eben schwierig, die wieder abzustreifen und man macht dann vielleicht Dinge, die man sonst nicht tun würde, weil man diese Identitäten nicht unterscheiden kann. Und deswegen kenne ich das irgendwie alles. Ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Aussage, sie hat mit 17 eine Bank überfallen, wobei Menschen getötet worden sind. Sie ist dadurch ins Gefängnis gekommen, aber immer wieder raus und immer wieder rein. Eingekauft wurde, um für die Gegenseite zu arbeiten und sich daraus eine Polizeiaktivität entwickelt hat, als Ermittlerin oder Fahnderin. Was klar in dem Gespräch rausgekommen ist, dass sie Mordfälle untersucht und verfolgt, das ist eine Sache, wo sie sich mit spürbarem Entsetzen dran erinnert und eigentlich darüber gar nicht reden kann, wie so etwas riecht, wie ein toter Mensch nach etlichen Tagen riecht, dass die Würmer da sind und dass sie sich darüber, dass sie das nicht verkraftet und sich immer erbrechen muss. Also ich spiele jetzt nicht das ganze Band ab. Weil es gibt Stellen auf diesem Band, die sind so krass, dass ich sie nicht nochmal hören möchte und ich möchte das auch niemand anderen zumuten, das anhören zu müssen. Am Anfang war es ganz schlimm, da habe ich. Ich habe mich zu Hause eingeschlossen. Das hat mir solche Angst gemacht, dass ich bin gar nicht mehr auf die Straße gegangen, weil mir es draußen alles zu gefährlich vorkam. Da passieren diese krassen Sachen, die man gar nicht wissen will eigentlich. Das Gerechtigkeitsgefühl von ihr ganz massiv zum Tragen kommt. Mit einer Freundin, mit der sie mal zusammen hat, die wollte mal ein krummes Ding drehen. Es könnte sein, dass das irgendwo mit Heroin was zu tun gehabt hat, mit Drogen. Und sie hat sich dagegen gewehrt. Sie sagt, die Auseinandersetzung mit der Freundin ist so weit gegangen, dass sie sich geschlagen und geprügelt haben und sie wollte sie umbringen. Und sie etliche Wochen im Krankenhaus gewesen ist. Eine große Bedeutung haben für sie die ganzen Wunden, Narben, Verletzungen, die sie im Laufe des Lebens bekommen hat, die äußerlichen, die man sieht. Sie zeigte mir im Café einen Brusteinschuss, zog also einfach das Hemd hoch und zeigte mir diese Narbe. Diese äußeren Verletzungen wirken auf mich wie ein Synonym für die inneren Verletzungen, die sie im Laufe ihres Lebens bekommen hat. Sie ist irgendwie stolz darauf, wie sie das alles wegstecken kann. Was ist das für ein Typ, der auf dem Band? Was ist das für einer? Und was will er von mir? Warum hat er das überhaupt aufgenommen? Es rauschen gerade. Ich habe mir das vorher noch nie so bewusst angehört, aber unter dem Rauschen, da hört man Glocken läuten. Ich kenne diese Glocke. Ich kenne genau dieses Glockenläuten. Dass die Qualität so scheiße ist, das ärgert mich. Aber die Glocken sind es wirklich, da bin ich mir sicher. Sie behauptet, ihre Freundin oder ihre Freundinnen wissen alle nicht, was sie eigentlich wirklich tut. Wenn sie von einer solchen Aktion zurückkommt, es immer in der Weise verschleiert ist, dass sie betrunken zurückkommt, weil sie es einfach nicht ertragen kann und weil sie sagt, ich kann ihr nicht gegenüberstehen, weil ich habe Leichen angefasst, es ist an meinen Händen dran und wenn ich sie dann anfasse, sie kommt nach Hause und sie wäscht sich und wäscht sich und wäscht sich. Das heißt, sie versucht sich zu reinigen von dem, womit sie konfrontiert war, aber sie kann nicht darüber sprechen. Fazit davon, die eigene Person, die eigene Existenz muss verschleiert werden mit einem Wirrwarr von Lügen, Halbwahrheiten, gemischt mit Wahrheit. Mir ist das auch schon passiert, dass ich so total abgedriftet bin, wie fast wie unter Hypnose oder so, dass ich mich hinterher gar nicht mehr richtig erinnern kann, was ich geredet habe. Manchmal ist es auch nach Vorstellungen, bin ich so in einer anderen Welt, dass ich in der Kneipe Typen irgendeinen Dreck erzähle über mich, was gar nicht stimmt. Es ist, als ob ich nicht richtig zurechnungsfähig wäre. Neulich zum Beispiel habe ich einem erzählt, ich war im Krieg. Ich habe keine Ahnung, was die Leute dann über mich denken. Verzweifelt versucht. M kommt sehr, sehr stark zum Tragen, dass sie mit einem gewissen Stolz sagt, ich bin hart, ich bin eine der härtesten, ich bin eine der besten. Was nur möglich ist, wenn ich gegen das Böse angehe, dass ich eigentlich auch anfange, böse zu werden, grausam zu werden, aber das eigentlich von sich nicht möchte. Kommt dann auch immer wieder raus, dass sie ein Mensch ist, der eigentlich nur liebt. Ein Mensch, der voll von Liebe ist. Was ich also selbst zwei, dreimal erlebt habe. Was immer wieder bei ihr rauskommt, wenn sie über die Täter spricht, dass sie diese Leute weghaben will. Dass diese Leute kein Recht haben, zurückzukehren in die Gesellschaft. Es geht sogar so weit, dass sie sagt, ich bin bereit, diesen Menschen umzubringen. Ich werde jetzt eine Nachricht auf die Rückseite aufsprechen. Danach werde ich dieses Band einschweißen und werde es deponieren. Ich deponiere es an dem Ort, wo man dich verletzt hat, M. Ich kenne diesen Ort. Und du wirst es da schon finden. Wenn M das jetzt hört, dann hoffe ich sehr, dass sie kommt und das Band abholt.